Zur Zeit, als Raisel aus dem stillen Böhmen nach dem lustigen Wien reiste, kam man dort nicht so schnell an wie heutzutage. Man musste 3 Tage und 2 Nächte in einem Fort fahren, ehe man die Spitze des Stephansturms vor sich auftauchen sah. Das Erste, woran nun Raisel in der großen Weltstadt denken musste, war, aufs Judenamt zu gehen, um dort Pass und Aufenthaltskarte zu holen. Das lag auch ganz in der Natur der Sache. Die Polizei war außerordentlich neugierig. In der schmutzigen Vorstube des Judenamtes fand Raisel wohl an 80 Männer, Weiber und Kinder ihres Glaubens. Sie alle harrten auf den ersehnten Augenblick, dass der Polizeisoldat, der die Türe zur Kanzlei hütete, sie ihnen öffnete. Das geschah endlich. Und von einer solchen Menschenwoge, die durch das offene Heiligtum einströmte, wurde auch Raisel mitgespült. Nun wurde einer nach dem anderen aufgerufen. Bei manchen wurde ein vollständiges Verhör vorgenommen über Zweck, Absicht und Länge des Aufenthaltes, und dann nahm der strenge Schreiber zuweilen Anstand, ihm die Wiener Luft zu erlauben. Wieder andere schienen in großer Gunst bei dem Schreiber zu stehen, denen wurde die Aufenthaltskarte schnell ausgefertigt. Keiner konnte sich aber über Zartheit und Höflichkeit der Aufnahme beklagen. Dem Schreiber waren alle gleich, wie das auch vor dem Gesetz recht und billig ist. »Wo kommt sie her?« fragte er eine vazierende Köchin, die an der Schranke des Büros stand. »Aus Nummer 108«, sagte diese mit gesenkten Augen, und das war bekanntlich das K.K. Findelhaus in der Alser Vorstadt. Ein unsterbliches Gelächter kam aus dem Munde des Schreibers. »Haben wir's gedacht«, wiederholte er mehrmals vor sich hin und lachte so unsterblich weiter, bis er mit der Aufenthaltskarte fertig war. Die Reihe kam endlich auch an Raisel. Sie trat an die Schranke vor, der Schreiber sah ihren Pass durch. Raisel zitterte, mehr noch als vor dem Bürgermeister. »Ledig?« fragte er und blickte zu gleicher Zeit in den Pass, wo Jaikevs Ehefrau so bezeichnet stand, und auf Raisel, die bei dieser Frage in tiefer Röte erglühte. Sie glich übrigens in der Haube und ihren Weib gewordenen Gesichtszügen keineswegs einer ledigen. »Jo«, sagte sie stockend. »Wann ist sie denn zum letzten Mal ledig gewesen?« rief der Schreiber, indem er auf das betreffende Wort einen besonderen Nachdruck legte und lachte dabei noch unsterblicher als bei der Köchin aus Nummer 108. Raisel schwieg gekränkt, die Zeichen tiefer Entrüstung lagen in ihren Augen und auf ihren Wangen. »Was will sie hier tun?« fragte wieder der Schreiber. »Zum Kaiser gehen.« »Sie?« »Auf Audienz.« Der Schreiber tat nun keine weitere Frage. Er schrieb die Aufenthaltskarte und händigte sie ihr ein. Mit erleichtertem Herzen verließ Raisel die dunklen Bleikammern des Judenamtes.